Vor genau 100 Jahren verkündete US-Präsident William Taft, Vorgänger von Woodrow Wilson, den baldigen Antritt der amerikanischen Weltherrschaft. Ich zitiere: Der Tag ist nicht mehr fern, da drei Sternenbanner unser Territorium abstecken werden, God's own country, Gottes Lieblingsland, und zwar die eine Flagge am Nordpol, die andere Flagge, Star-Spangled Banner, am Südpol und die dritte Flagge genau in der Mitte, nämlich am Panama-Kanal. Zu Recht wird uns dann die See, die Herrschaft über die westliche Hemisphäre, Kraft unserer rassischen Überlegenheit, Racial Superiority, zufallen. Zitat Ende. Geflissentlich übergangen hatte Taft das Massaker an den Indianern, den Raub von Texas und Kalifornien, den Diebstahl von Kuba und den Philippinen, die Besetzung von Panama, Samoa, Hawaii. Dies alles in Befolgung einer Manifest Destiny, einer von Gott vorbestimmten Schicksals und einer von Gott geschenkten Inviting Geography. Zur Eroberung geradezu einladenden Landschaften. Die Vorgeschichte, meine Damen und Herren. Ein kurzer Rückblick auf diesen sehr wenig bekannten lateinamerikanischen Halbkontinent. Nachdem es den Siedlern in den 13 britischen Kolonien entlang der Ostküste Nordamerikas gelungen war, 1776 nach hartem Kampf die Unabhängigkeit vom British Empire zu erringen, lehnten sich auch die Siedler in Neuspanien, Neugranada, das war Mittel- und Südamerika, und Brasilien, wo die Portugiesen herrschten, auf und befreiten sich von der Herrschaft ihrer spanischen und portugiesischen Kolonialherren und gründeten zwischen 1811 und 1826 18 lateinamerikanische Republiken. Und im Unterschied zu den anfangs fast einheitlich angelsächsisch besiedelten Vereinigten Staaten von Nordamerika setzte sich die Bevölkerung Lateinamerikas, also der ehemaligen spanischen, portugiesischen Kolonien, aus kleinen regierenden Oberschichten von Kreolen, Criollos auf Spanisch, und Mehrheiten von indianischen Eingeborenen und Mischlingen und befreiten schwarzen Sklaven zusammen. Im Laufe der folgenden fast 200 Jahre aber mussten diese unabhängig gewordenen Völker Lateinamerikas freilich zur Kenntnis nehmen, dass sie vom Regen in die Traufe gekommen waren. Statt Vizekönig und Gouverneure bestimmten jetzt nordamerikanische Konservenfabrikanten, Bankiers, Industriekonzerne, das Ölkartell, welche Politiker von Mexiko bis Montevideo, von Rosario bis Rio de Janeiro unterstützt und welche beseitigt werden sollten. Gab es Widerstand, wurde die US Cavalry, die US Navy und die Marineinfanterie entsandt und schafften wieder Ordnung. Im Anfang war das Erdöl. Das Erdöl war der Dollar und der Dollar war Gott. So könnte ein moderner Chronist die Allmacht des Ölkartells beschreiben, der die meisten Länder Lateinamerikas fast 100 Jahre lang beherrschte. Während in Caracas, der Hauptstadt der Republik Venezuelas, die Privatgesellschaft Petróleos de Venezuela im Namen des Kartells, des amerikanischen Kartells, unbeschränkt regierte und Milliardengewinne in die USA überwies, Gewinne, die über ein 50-mal höheres Jahresbudget als der venezolanische Staat verfügte, 50-mal mehr ging aus Venezuela auf Konten des Ölkartells, als ein Budget übrig blieb für das einfache Volk, dritter Klasse. Und so litt das einfache Volk in Stadt und Land bittere Not. Aufgrund der vom Internationalen Währungsfonds aufgezwungenen drastischen Sparmaßnahmen gerät Venezuela 1989 in eine Krise. Das Volk kann die stark heraufgesetzten Preise für Lebensmittel und öffentliche Verkehrsmittel mit den herabgesetzten Löhnen nicht mehr bezahlen. Das erinnert doch fatalerweise an Griechenland, was jetzt passiert. Und am 27. Februar kommt es zu einem landesweiten Caracazo. Ein Caracazo. Einem Volksaufstand der unteren und mittleren Schichten, gegen die Ausbeuter. Von Sondereinheiten der Polizei blutig niedergeschlagen wird dieser Caracasso vom Präsidenten Carlos Perez, der regiert natürlich im Namen, im Auftrag des amerikanischen Ölkartells. Und, ich zitiere einen Ausspruch von ihm, unser Volk wird lernen müssen, die Notwendigkeit ausländischer Investitionen einzusehen und die Vorzüge der Globalisierung zu verstehen. Zitat Ende. Doch das Volk wehrt sich. Es geht auf die Straße, ein Caracasso nach dem anderen. Was ist Caracasso? Da gehen die Frauen mit Kochtöpfen zum Präsidentenpalais und machen riesigen Krach. Männer schießen in die Luft, wie sich's gehört, Polizei schießt zurück. In dieser Zeit liegt das Regiment des jungen Fallschirmjäger-Offiziers Hugo Chavez, wer ihn von Bildern kennt, sieht, das ist ein Halbindianer, also ein Mischling. Ein Unbekannter. Die CIA hat den einfach übersehen. Auch sowas kann passieren. Eine CIA, der wurde einfach nicht umgelegt. Naja, und als er zum Kommandanten seines Regiments avanciert, beschließt er, mit einigen Offizierskameraden im Februar 1992 einen Putsch zu wagen. Der misslingt. Weil die Regierung sich abgesetzt hat. Einfach, sie hat sich versteckt. Irgend in welchen Kasernen. Und von einem Sender aus ruft nun Hugo Chavez seine Kameraden im ganzen Land auf, den Kampf por ahora, das heißt auf Spanisch vorläufig, zur Zeit, jetzt, zu dieser Stunde, wird die Revolution zurückgeschoben, verschoben. Das ist ein Wort, das jeder Lateinamerikaner verwendet, ist por ahora, auch wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen müssen oder warten. Por ahora, aber wir kommen wieder. La Revolution wird wieder kommen. So ungefähr. Und 1994 wird Hugo Chavez vom Präsidenten Caldera wieder freigelassen und gründet eine revolutionäre Partei mit dem Namen Movimiento, also Bewegung für die Revolution Bolivariana, die nichts mit Bolivien zu tun hat, sondern mit dem lateinamerikanischen Freiheitshelden Simón Bolívar. Und der hat die Revolution angeführt gegen die Spanier. Bei den Wahlen des 6. Dezember 98 erringt Chavez dann die Mehrheit, 56%, und besiegt die vom Ölkartell und fremden Lobbys finanzierten Oppositionsparteien. Und gleich als erstes geht Präsident Hugo Chavez daran, das ist das Gesetz Nummer 1 seiner Regierung. Er verstaatlicht die Ölindustrie, die den Amerikanern gehörende Ölindustrie, also die Ausbeutung des Erdöls, des einzigen Rohstoffes in Venezuela. Er ruft das Management dieser amerikanischen Ölfirma zu sich, in die Präsidentschaftskanzlei, in das Büro, so ungefähr 100 Ingenieure und höheres Management dort. Sie gratulieren ihm natürlich zum Sieg, zur Präsidentschaftswahl, und er sagte ihnen, Amigos, hier ist das Gesetz Nummer 1, ich habe soeben die Ölindustrie verstaatlicht. Ihr könnt hier bleiben. Bienvenidos, bleibt bei uns, willkommen. Ihr bekommt dieselben Löhne und Gehälter weiter, wenn ihr für mich arbeitet, das heißt fürs venezolanische Volk. Wenn nicht, wenn ihr nach Hause wollt, schade, hasta la vista. Also entscheidet euch, sofort. Die meisten sind geblieben und arbeiten auch heute noch in Venezuela für die neue, also verstaatlichte Erdölindustrie. Beim Ölkartell und in Washington schlägt diese Umwälzung in Caracas wie eine Bombe ein. Das muss man sich mal vorstellen. Denn Venezuela ist das ölreichste Land im neuen Kontinent und Amerikas wichtigster Öllieferant. Denn es exportiert 60% seiner Produktion in die USA und der Transport von den Ölfeldern von Maracaibo an der Küste eben da des Karibischen Meers ist zu den texanischen Ölhäfen dauert nur 4 Tage, währenddem das Öl vom Persischen Golf oder von anderswo dauert 4 Wochen, 6 Wochen, je nachdem von wo es kommt. Und jetzt fragen sich die Insider im Ölkartell und in der Regierung in Washington. Was ist mit dem Hugo Chavez? Wer ist das? Ist er Faschist? Ist er Kommunist? Was, das wäre unglaublich. Wenn das Schule macht, muss ich das mal überlegen, am amerikanischen Kontinent. Wird er sich mit dem Erzfeind Fidel Castro verbünden? Nicht auszudenken. Wenn das Beispiel Venezuelas in Lateinamerika dem Hinterhof der USA Schule macht. Und Anfang April 2002 kommt es zu einem von den USA finanzierten Gegenputsch. Stiftungen, bekannterweise, die da auch Geld investieren und CIA verteilen. Und als die Putschisten den Regierungspalast Miraflores besetzen wollen, kommt eine riesige Menschenmenge zu diesem Präsidentenpalais Miraflores und fordert die Freilassung von Hugo Chavez. Westliche Medien, Lizenzmedien verschweigen, dass Venezuela seinen Erdöllieferverpflichtungen stets pünktlich nachkommt. Die Lieferungen an die USA gehen ja weiter. Der einzige Unterschied ist, dass die Milliarden und Abermilliarden Dollar, die jedes Jahr geflossen sind auf Konten nach Kalifornien oder Texas, die blieben im Lande. Hugo Chavez war plötzlich reich. Der war stinkereich. Der hatte nur Geld. Und was auch verschwiegen wird, dass in den Wintern, die zwei folgenden Winter, also 2003, 2004, als in den Großstädten, Industriestädten, wo riesige Arbeitslosigkeit herrschte, auch heute noch herrscht, also in Pittsburgh, in Detroit, die großen Industriestädte, wo das einfache Volk dritter Klasse, und das sind also meistens die Schwarzen oder Latinos im Süden und andere Proletarier, dass die kein Geld hatten, um zu heizen, weil das amerikanische Ölkartell nicht im Traum daran gedacht hat, die Preise herunterzusetzen fürs einfache Volk, für Heizöl. Aber Hugo Chavez hat geerbt bei der Übernahme dieses Teils des Ölkartells in Venezuela, dieses amerikanischen Teils, hat er auch geerbt eine große Tankstellenkette mit dem Namen CITGO, ich weiß nicht, Compania irgendwas, und die verkauften natürlich auch Heizöl und Benzin, und er hat verfügt, dass bei seiner im venezolanischen Volksbesitz jetzt befindlichen CITGO Company teilweise zum Beispiel in Harlem oder in anderen Bezirken von New York oder in Los Angeles an das einfache Volk gratis, amerikanische Volk, gratis Heizöl geliefert wurde oder zu ermäßigten Preisen. Eine Ohrfeige für das kapitalistische amerikanische Ölkartell. Wurde natürlich in amerikanischen Medien verschwiegen. Hugo Chavez und seine Partei PSUV, Partido Socialista Unido, also ich muss ihn nicht übersetzen, wir können ja alle Spanisch, hatten einen Sieg errungen, doch er wusste, dass ihn die Amerikaner nun umso unerbittlicher bekämpfen würden und ihm deshalb ein militärischer Überfall drohte. Na ganz klar, Amerika kann sich das nicht bieten lassen. Aber er gibt die Parole aus, das muss man sich bitte auf der Zunge zergehen lassen, die von Hugo Chavez damals erfundene Parole für ganz Lateinamerika war El nuestro norte es el sur. Das ist Wort für Wort übersetzt. Unser Norden ist der Süden. Das mag man vielleicht so nicht verstehen. Aber der Sinn dahinter steckt. Seit 500 Jahren ist Südamerika, Mittelamerika immer kolonisiert worden, unterdrückt worden, ausgebeutet worden von Menschen des Nordens, also Nordamerikaner, vorher Spanier, Portugiesen. Und deren Kompass, der zeigt nach Norden zum Polarstern. Und jetzt sagt Hugo Chavez an dieses Volk Lateinamerikaner, die 90% eben keine Creolos sind oder Einwanderer oder nicht mehr sind, er sagt, unser Kompass muss jetzt zum Kreuz des Südens zeigen. Nicht zum euren Polarstern da von den Gringos des Nordens. Also unser Norden, unser Kompassnadel, zeigt jetzt zum Cruzeiro do Sul, zum Kreuz des Südens. Und das ist wie also eine Selbstbestätigung. Die Menschen reden dann immer, unser Norden ist jetzt ganz so anders als eurer. Und es wird, er hat auch gegründet dann in den folgenden Monaten oder mit Hilfe anderer südamerikanischer Republiken den Mercosur, also Mercado, der Markt des Südens. also eine, praktisch eine EU in Lateinamerika. Nun, er wird bedroht von den USA, ganz klar. USA lässt sich sowas nicht bieten. Aber jetzt, wo die Milliarden aus dem Ölexport im Lande blieben und nicht mehr auf Konten des Ölkartells nach Texas, Kalifornien landeten, kann Hugo Chavez aufrüsten. Also was macht Hugo? Er ruft Moskau an. Er kennt da keinen Genierer. Er ruft Moskau an, und also er hat das auch so erzählt. Woher weiß ich das? Es gibt ja, ich weiß nicht, 2-3 Mal die Woche ist Hugo Chavez live am Telefon. Das ist die Sendung Hallo Präsidente. Hallo Präsident. Ja, kann jeder anrufen, auch aus dem Ausland. Und da, er spricht ja gerne, er hört sich gerne sprechen. Und da kann jeder jede Frage stellen. Und dann wurde, und er hat das mal erklärt, wie kam das da mit dieser Ausrüstung aus Russland? Sagt er, rief also an den Kreml, da war wahrscheinlich ein Dolmetscher dann dran, und gesagt, ja, um was geht es? Ja, ich möchte Putin sprechen. Ja, einen Moment, also Putin hat wahrscheinlich gesagt, was will denn der? Wissen wir nicht, also er kam durch. Ich sag, hallo, Companiero Putin, ja, hier, Dolmetscher immer zwischendurch. Ja, was kann ich für Sie tun? Nicht? Er hat gesagt, ja, also ich brauche sofort 50 moderne Kampfflugzeuge, die modernsten, die du hast, Putin. Und zwar MiG-29 SMD, bewaffnet mit je 2 Tonnen schweren Marschflugkörpern, die laut Berichten amerikanischer Medien, also ich habe das in amerikanischen Medien gehört, die jeden Öltanker oder Flugzeugträger im Golf von Mexiko wegpusten können. They can blow them out of the Gulf of Mexico. Putin hat dann gesagt, wie viel Kredit brauchst du? Ich sage, was Kredit? Ich habe nur Geld. Ich zahle bar. Ich zahle in Rubel, wenn du willst. Ich zahle in jeder Währung. Oder ich liefere dir was. Irgendwas anderes, was brauchst du denn? Also es wurde geliefert. Es wurde geliefert. Aber was sind schon 50 Kampfflugzeuge gegen die Weltmacht USA mit ihrem Arsenal an Kernwaffen, Bomben, Raketen, Flugzeugträgern und Security Services? Also mächtige Alliierte brauchte Hugo und das kleine Venezuela mit nur 27 Millionen Einwohnern gegenüber die inzwischen 300 Millionen zählenden USA. Aber woher nehmen, wenn nicht stehlen? Aber es geschah just in diesem Jahr 2005 ein weiteres Wunder, denn im Nachbarstaat, im südlichen Nachbarstaat Bolivien kam es zu einer ähnlichen Entwicklung wie in Venezuela. Und Bolivien ist das ärmste Land Südamerikas. Nachdem Bolivien unter der Führung von Bolivia, also ein kurzer historischer Rückblick, 1825 seine Unabhängigkeit von Spanien erkämpft hatte, wurde Bolivien, wie die meisten anderen lateinamerikanischen Republiken auch, abwechselnd von Vertretern alteingesessener kreolischer Großgrundbesitzer und der Offizierskaste regiert. Da gab es einen Putsch nach dem anderen, wie so üblich. Und etwa 100 dieser Oligarchen, darunter auch ehrhafte, tüchtige Familien, ursprünglich vor mehreren Generationen aus Deutschland eingewandert, die heute auch noch die Wirtschaft, die Industrie, die Banken und die Medien kontrollieren. Aber das Volk, das etwa 80-85% Boliviens ausmacht, sind reine Indianer. Und sie leben etwa ab einer Höhe, Seehöhe von 2500 Meter, 3000 Metern nach oben, in die Höhe. Und sie haben noch nie gewählt, weil sie wissen aus ihrer Erfahrung von inzwischen, ich weiß nicht wie viel, Wahlen seit 100 Jahren, dass sowieso niemand sie anhört. Also ein Oligarch gewinnt die Wahl und dann der nächste 4 Jahre später, dann gibt es wieder La Revolution und da kommt wieder ein Offizier oder irgendwie dran. Daher sind sie nie zur Wahl gegangen. Und jetzt kommt ein gewisser Evo Morales, er gehört dem Stamm der Aymara an und der ist gepilgert ein Jahr lang vor den Wahlen von Dorf zu Dorf auf dem Altiplano, also dem Hochland. Wer zur Hauptstadt La Paz fliegt, die Hauptstadt von Bolivien, der landet auf dem Großflughafen von La Paz, meine Damen und Herren, auf einer Höhe von 4000 Metern. So ist das Land gebaut. Jetzt ist dieser Evo Morales mit seinen Helfern durch diese Lande und hat diesen Indianern klar gemacht, ihr müsst wählen, kommt runter ins Tal, bis nach La Paz oder andere Provinzstädte, wählt mich, ich bin für euch da. Und tatsächlich hat die Wahl gewonnen und hat die Partei gegründet, Movimiento, also Bewegung al Socialismo. Also eine sozialistische Bewegung. Meine Damen und Herren, es sind keine internationale Sozialisten, sondern es sind Sozialnationalisten, um das Wort nicht umdrehen zu müssen. Und er erringt, der Evo Morales, erringt einen überwältigenden Sieg gegen die Partei der weißen Minderheit. Und das ist auch eine historische Bombe, denn als Evo Morales dann die Präsidentschaft antrat, es kam zu einer großen Feier, aber nicht etwa in der Hauptstadt La Paz, weil die ist ja von Spaniern, von Europäern erbaut worden, von der Kirche, sondern er ist hinaufgegangen in der Nähe des Titicacasees, ist die berühmte Ruinenstadt von Tiahuanaco, eine Indianer-Gedenkstätte, Tempel gibt es, also es gibt dort ganz wenig zu sehen, aber eben auch Ruinen. Und dort hat Evo Morales aus dem Stamm der Aymara eingeladen, Indianerhäuptlinge aus ganz Südamerika, von Indianerstämmen, Quechua-Sprechende aus Peru. Er hat sogar aus Nordamerika Häuptlinge der Algonquin, der Sioux, ich weiß nicht genau wen, eingeladen. Keinen einzigen Präsidenten eines Weißen, also einer weißen Regierung in Süd- und Mittelamerika. Das ist auch eine ungeheuer interessante Neuentwicklung. Dem Beispiel Chavez nacheifernd geht Morales sofort daran, die Erdgasindustrie, die Zinnindustrie, also Zinnbergwerke zu verstaatlichen und er zahlt die amerikanischen Eigentümer aus. Nun sind die zwei vereinten oder befreundeten Republiken Bolivien und Venezuela noch mehr unter Druck der USA geraten und anderer südamerikanischer Republiken, die den Amerikanern hörig sind. Darunter Brasilien und Argentinien, die zwar nicht wollten, aber mussten, weil sie unglaubliche Schulden hatten gegenüber dem Internationalen Währungsfonds. Und so haben Hugo Chavez und Evo Morales eingeladen, den Inácio Lula da Silva, den Präsidenten Brasiliens, und den argentinischen Präsidenten Néstor Kirchner nach Caracas, 2005. Und dort kam es, natürlich haben die mächtigen Präsidenten Brasiliens und Argentiniens gratuliert den beiden Kollegen. Ich sage, ja, wir würden ja gerne auch, das was ihr macht, wir würden ja auch gerne uns emanzipieren von diesen Gringos des Nordens und dieselbe Politik betreiben, aber das geht eben nicht. Argentinien schuldete 8,5 Milliarden Dollar damals plus jährliche Zinsen in alle Ewigkeit an den Währungsfonds und die Weltbank und Brasilien gar an die 19 Milliarden Dollar plus Zinsen und Zinseszinsen. Und Hugo Chavez und Evo Morales sagen, ja, das ist also wirklich, wirklich schlecht oder traurig für euch. Aber schaut mal her. Und da sind sie beide aufgestanden, Evo Morales und Hugo Chavez, und hatten ein Dokument vorbereitet, gesagt, Kollege oder Amigo Néstor Kirchner und Amigo Lula da Silva, dürfen wir euch diesen Vorschlag, diesen Kontrakt überreichen. Da stand drin, wir, das bolivianische und venezolanische Volk, wir entschulden unsere lieben Mitbürger, also nicht Mitbürger, aber wir entschulden das argentinische und das brasilianische Volk. Wir übernehmen diese Verpflichtungen. Diese 18,5 Milliarden und die 8,5 Milliarden. Und die haben natürlich dieselbe Reaktion gehabt, wie Weiland eben Putin. Und wir sagen, ja, wie viel Zinsen wollt ihr? Was Zinsen? Oh, bitte. Unter Amigos, wir sind doch ein Volk, wir sind Südamerikaner, wir sind Compañeros. Machen wir doch einen 10-Jahres-Vertrag, 20-Jahres-Vertrag. Auf der Grundlage vom Warenaustausch, an Zinsen vorbei und am Dollar vorbei, vorbei an den dollarnotierten Preisen. Ihr seid ja inzwischen Industrienationen. Ihr könnt uns liefern Lastwagen, Volkswagen durch Brasil. Die Argentinier sind sowieso immer eine Kornkammer und liefern Fleisch und sonstige Sachen. Und wir liefern euch, Venezuela, also Benzin und die Bolivianer Erdgas. Machen wir das auf 20 Jahre. Und jedes Jahr können wir ja adjustieren. Wenn irgendeine Missernte war oder der Stahlpreis gestiegen ist, können wir adjustieren. Aber vergessen wir den Dollar, vergessen wir die börsennotierten Preise und keine Zinsen, amigos. Na, die haben sich umarmt, natürlich großes Abrazo, à la richtig Lateinamerika, die haben geheult. Und das war eine neue Allianz. Inzwischen haben sich angeschlossen diesem System die Paraguay, Peru und Ecuador und einige andere Länder, auch in Mittelamerika. Über die Probleme, die Venezuela gehabt hat, soziale und andere, das können wir übergehen. Sehr, sehr interessant. Und dann geschah Folgendes. Und ich freue mich, Ihnen auch diese Begebenheit schildern zu können, weil ich selber Zeuge war. Im Jahr 2006, das erste Halbjahr 2006, hatte Österreich die Präsidentschaft der EU. So ein Halbjahresturnus waren wir dran. Erstes Halbjahr 2006. Und Ende Juni war vorgesehen, die letzten Tage in Wien, die große, ich weiß nicht, damals G12 oder G15-Konferenz, da kam der George W. Bush zu unserer großen Freude und viele Präsidenten und Regierungschefs und Wirtschaftsminister eben der EU und aus der ganzen Welt. Und drei Tage vorher war angesetzt, also schon vorbereitet, angesetzt eine Wirtschaftskonferenz EU-Lateinamerika. Die fand statt in dem großen Messepalast in Wien. Und weil schon wegen dieser G20-Konferenz so viele Staatschefs da waren aus Europa, also war diese Lateinamerika-Konferenz auch sehr gut besetzt. Die ganze Weltpresse war da, so auf solchen Balkonen eben, war überall zu sehen, deutsches Fernsehen, CNN, weiß ich was auch immer, aus aller Herren Länder, und in den riesigen Saalen waren so Tische wie hier, aber weit nach hinten mit Fähnchen von allen möglichen Ländern, alle südamerikanischen, mittelamerikanischen Länder waren vertreten und die EU-Staaten, und da wurde lang hin und her geredet, also ich hatte eine Karte bekommen, eine Eintrittskarte, und dann ziemlich als einer der letzten kam Hugo Chavez ans Mikrofon. Und man weiß ja, Hugo Chavez redet frei, also ohne Konzept, leider. Und hat also vorerst einmal beschimpft die Amerikaner, gesagt, die Versklavung der Südamerikaner, der Lateiner, jetzt sind wir frei, jetzt und so weiter. Und viele haben schon drin, hallo, bravo, Hugo, und Eviva, Chavez, und wie auch immer. Aber die Europäer waren ziemlich ruhig und so. Und dann, so gegen Ende, sagt Hugo Chavez, ich möchte im Namen der lateinamerikanischen Völker den Europäern, also über Österreich, Österreich soll das bitte dann weitergeben an die anderen europäischen Nationen, mein Vorschlag, im Namen der Südamerikaner, de los pueblos latinoamericanos, zur Weitergabe. Er hat natürlich Spanisch gesprochen, das wurde spontan übersetzt. Und dasselbe Vorschlag, wie gesagt, wir sind jetzt so weit, wir haben jetzt die Mittel, dass wir endlich unseren Völkern, die Jahrhunderte, 500 Jahre versklavt waren, dass wir jetzt die Mittel haben, um unseren Völkern die Emanzipation zu finanzieren, die auch möglich nur dadurch gehen wird, dass wir ihnen auch die industriellen Mittel, die Basis, die Grundkonzeption, die Infrastruktur geben können, damit sie auf dem aufbauen können, was ihr auch in Europa erreicht habt. Applaus. Da habe ich gesagt, gut, wie machen wir das? Ihr Europäer, ihr seid ja, ich sehe hier deutsche Fähnchen, Almania, jawohl, ihr Deutschen seid ja Weltmeister im Autobahnbau. Wir brauchen in den nächsten 20 Jahren, ich weiß nicht so und so viel, tausende Kilometer Autobahn. Vom Pazifik zum Atlantik, vom Golf von Mexiko nach Patagonien. Baufirmen brauchen wir. Ihr seid alle, ihr habt große Baufirmen. Ingenieurleistungen könnt ihr uns borgen. Oder wir brauchen Kanäle vom Becken des Amazonas zum Becken des Paraná. oder des Paraguay, quer durch den Kontinent. Wir brauchen Eisenbahntrassen, Großspurig und die Franzosen, ich sehe hier die französische Fahne, ihr baut ja den TGV, die Deutschen bauen den ICE. Wir brauchen tausende Zuggarnituren und Lokomotiven mit TGV und ICE. Und ihr beiden, Deutschen und Franzosen, ihr baut ja gemeinsam den Airbus, nicht wahr? Wir brauchen, ich weiß nicht, was er gesagt hat, zehntausende Airbusse brauchen wir. Und da hat er so Pläne gemacht, Aluminiumwerke, Stahlwerke brauchen wir. Und ich meine, er hat gesagt, und ich verspreche, wenn wir das gemeinsam tun, Europäer und Südamerikaner, Mittelamerikaner, verspreche ich euch Europäern für die nächsten, weiß ich, hat er gesagt, 20 oder 40 Jahre, keine Arbeitslosigkeit mehr. Die Leute sind aufgesprungen, hurra, Chavez und die Presse, hurra, und die Leute haben gewunken, unglaublich, so einen Jubel habe ich noch selten gehört. Dann hat einer aufgezeigt, das war, glaube ich, ein Italiener. Und er hat auch gesagt, dem musste man erst das Mikrofon bringen, dazu leise gefiebt, gefistelt. Und er hat gesagt, ja, aber wie viel Kredite brauchen Sie? Und der auch, der war ganz böse. Was? Wir haben Geld, wir können zahlen. In welcher Währung ist egal, wir zahlen in Landeswährung, Euro, was ihr wollt. Noch besser. Und dann kam er mit diesem Austauschprogramm. Ich schlage vor, wir bilden jetzt Projektgruppen. Deutsche, Italiener, Franzosen, wer auch immer da war, mit uns Südamerikanern, für Autobahnen, für den Aufbau von Industrie, von Bau, von Brücken, was auch immer es gewesen, ihr gebt uns eure Ingenieurleistungen. Warum können wir keine Ingenieure bieten? Weil uns die Amerikaner so unterdrückt haben, dass sie dafür gesorgt haben und diese Oligarchen, die bei uns regieren, dafür gesorgt haben, dass ihre Söhne und Töchter, wenn sie studieren wollten, vor allem also Technik, die mussten in die USA gehen oder nach England oder nach Spanien, um dort zu studieren. Die kamen zurück als Gringos. Die waren keine Südamerikaner mehr. Jetzt wollen wir auch aufbauen. Hochschulen, unsere eigenen. Wir wollen unsere eigene Geschichte schreiben. Nicht die amerikanische. Ja, aber wie wird das finanziert? Ja klar, also wir Projektgruppen, wir können euch liefern zu niedrigsten Preis das Erdöl, Erdgas, die Kollegen aus Argentinien eben Fleisch und Getreide, wenn ihr das braucht, was auch immer. Also für 40 Jahre, ein Jubel, ich kann Ihnen sagen, alles ist aufgestanden und hat gejubelt. Es wurden dann noch Details besprochen. Ich war selber wirklich, ich glaube, Tränen in den Augen gehabt. Ne? Ich kam dann, weiß nicht, nach Hause am nächsten Morgen, gehe ich, wie das bei uns heißt, eben zur Tabaktrafik, wo man die Zeitungen holt. Ich habe mir 3, 4, 5, 6 Tageszeitungen geholt, österreichische, zu Hause, und Blätter herum, Wirtschaftsteil. Meine Damen und Herren, da stand nichts. Am nächsten Tag habe ich deutsche Zeitungen gegoogelt, da stand kein Wort. Also Süddeutsche Zeitung, die, was ich aus dem, war nichts. Ich habe versucht, die venezolanische Botschaft anzurufen. Ich kannte damals, erkannte mich der Botschafter. Es war also immer nur besetzt. Dann habe ich irgendwann die Sekretärin erreicht, die gesagt, der hat fast einen Herzinfarkt bekommen, der Botschafter, weil er wird alle Minuten angerufen aus Caracas. Die wollen ja wissen, unser Präsident hat doch diese großartige Rede gehalten in Wien. Und wir lesen davon nichts in den Medien oder im Internet, das gibt's ja nicht. Ich habe dann angerufen von der Zeitung Die Presse, da kannte ich den damaligen Chef der Wirtschaftsredaktion, ein Herr Brüller. Wie ich dann endlich ihn sprechen konnte, wie gesagt, Herr Brüller, sagen Sie mir, wo ist denn Ihr Beitrag? Also vor 3 Tagen, ich habe Sie ja gesehen da auf der Bühne oben, irgendwie Sie haben die Presse vertreten. Wann kommt er? Ja, wissen Sie, wir müssen das noch abstimmen, das ist nicht so einfach. Wissen Sie, es betrifft ja nicht nur jetzt das ist ja an ganz Europa gerichtet worden, nicht? Das haben Sie ja mitgekriegt, Herr Mensch. Also, das müssen wir ja abstimmen über Brüssel und so. Sag ich, na, das verstehe ich wirklich nicht. Sie haben zu berichten, was Sie gehört haben, nicht und so weiter. Ja, also, na, das können wir nicht. Das war das Resultat dieser Konferenz. Die hatte also amtlich nicht stattgefunden, meine Damen und Herren. Dieser Vorschlag war tabu, der wurde uns verschwiegen, dem Volk. Nicht nur dritter Klasse in dem Fall. Es war also höheren Ortes dafür gesorgt worden, dass die Rede des Präsidenten Chavez amtlich nicht gehalten worden war. Von der venezolanischen Botschaft weiß ich, dass kein einziger hochrangiger Minister eines EU-Mitgliedstaates nach Caracas geflogen ist, um mindestens Klarheit darüber zu erhalten, ob die Vorschläge des Präsidenten Chavez ernst gemeint, ob die Planungen überhaupt existierten und ob das Projekt oder die Projekte überhaupt finanzierbar waren. Ich meine, das Mindeste wäre doch gewesen, dass man jemanden schickt vom Finanzministerium, vom Deutschen, vom Belgischen, vom Französischen, um mal festzustellen, ob dieser Hugo Chavez spinnt. Vielleicht hat er gar kein Geld, aber das hätte überprüft werden müssen. Aber niemand ist geflogen. Im November 2008 wurde in Venezuela mit dem Bau eines gewaltigen Stahlwerks begonnen. Wer wird dieses bauen? Die Inder. Nach deutschen Plänen. Halbes Jahr darauf wurde der erste die ersten 20 Kilometer Autobahn. Ja, bin schon fertig. Die ersten 20 Kilometer Autobahn eröffnet von Südvenezuela nach Brasilien hinein. Wer baut das? Die Chinesen nach deutschen Plänen. Das nenne ich deutsche Wirtschaftspolitik. Da müssen wir wirklich stolz sein. Jedes europäische Kulturvolk, meine Damen und Herren, hat im Laufe seiner Geschichte mehrfach bewiesen, dass es unter der Führung entschlossener Fürsten, Bürger, Soldaten, ja sogar eines jungen Bauernmädchens in der Lage war, sich von seinen Fesseln zu befreien. Solange die ethnische Homogenität eines Volkes nicht grundlegend verändert worden ist, können Unerzogene wiederum umerzogen werden. Kein Wunder, dass die Globalisierer fleißig daran arbeiten, in EU, Deutschland, Österreich und die Schweiz solche unumkehrbaren Verhältnisse herbeizuführen. Keine Frage, dass auch Deutschland, Österreich und die Schweiz in der Lage wären, sich aus dem Würgegriff der Globalisierer zu befreien, wenn nur einige dem eigenen Volk verpflichtete Politiker den Mut und Willen fänden, es nur zu wollen oder zu dürfen. Die Globalisierung ist zum Scheitern verurteilt, doch wird ihr Todeskampf noch lange dauern. Gewaltige Umwälzungen verursachen, Not und Leid nach sich ziehen. An jedem einzelnen von uns liegt es, ob wir als glückliche Sklaven und Kanonenfutter der Globalisierer an unserer Selbstauslöschung mitwirken, sie sogar mitfinanzieren, oder, wie es die Lateinamerikaner und die Staaten der SCO gerade vormachen, und aktiv dazu beitragen, dass dieser Kelch an uns vorbeigeht. Mit diesen Worten schließe ich mit Viva la Revolución Nacional!